Hi, schön langsam nimmt die Sache Gestalt an. Wir sind schon bei Folge 4 von Die Klimakiller sind die Reichen und mit der Zeit wird es schwierig, euch über das, was bisher geschah, auf dem Laufenden zu halten, weil eben schon eine ganze Menge geschehen ist. Nur so viel. Noah Kant und Sarah Rebecca Bisanguanesa Schmidt haben gemeinsam mit anderen AktivistInnen auf dem Flughafen Altenrhein eine Blockadeaktion durchgeführt, um die internationale Wirtschaftselite, die mit ihren Privatjets zum Weltwirtschaftsforum angereist kam, am Landen zu hindern. Wenn ihr mehr wissen wollt, und das solltet ihr, weil das hier eine Geschichte mit Anfang und Ende ist und nicht eine Folge lose miteinander verbundener Episoden, dann geht auf unsere Homepage und abonniert den Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Beim Frühstück befragten wir die allwissende Auskunftskrake nach einem Fahrradverleih. Es gab 4 oder 5 in der Gegend, aber um diese Jahreszeit war nur einer geöffnet. Das genügte ja auch. Eine Flughafenführung, das wussten wir schon, konnte man jederzeit buchen. Der Preis war der gleiche für 20 Personen oder für 2, 200 Schweizer Franken. Also nein, danke. Das, was uns interessierte, konnten wir aus der Fahrradperspektive kombiniert mit den Satellitenfotos der Auskunftskrake auch herausfinden. Die Wirtin hatte uns noch empfohlen, unbedingt die 100-Wassermarkthalle in Altenrhein zu besichtigen. Haben wir ihr versprochen. Die Region St. Gallen verzeichnet im Jahr 15 bis 20 Nebeltage. Früher waren es 30 bis 60, wegen des höheren Schwefeldioxidgehalts in der Luft. Schwefeldioxid verursacht den sauren Regen, der die Bäume umbringt. Irgendwie hat man seit den 1980er Jahren den sauren Regen in Europa halbwegs in den Griff bekommen, indem man für die Schlote der Kraftwerke und Fabriken Filter vorgeschrieben hat und dergleichen. Die mittlere Verweildauer von Schwefeldioxid beträgt 3 bis 4 Tage. Das heißt, das meiste kommt je nach Windstärke in der näheren und weiteren Umgebung herunter. Und deshalb spürt es auch die nähere und weitere Umgebung, wenn man etwas dagegen tut. Die Menschen husten weniger und die Bäume sterben weniger. Mit den Treibhausgasen ist das anders. Die bleiben je nachdem Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte und verteilen sich rund um den Globus. Wenn ich heute ein Gaskraftwerk in Deutschland durch Windkraft ersetze, dann ist der Effekt aufs Klima erst einmal überhaupt nicht messbar. Und wenn ich alle Gaskraftwerke Deutschlands durch Windkraft ersetze, dann sinken die weltweiten Emissionen um 0,1%, ein kleines, armseliges Tausendstel. Und der Nutzen davon, wenn er überhaupt messbar ist, verteilt sich auf die ganze Welt. Das macht alles so schwierig. Kein Land will die Lasten tragen für etwas, von dem hauptsächlich die anderen etwas haben. Deshalb die endlosen Verhandlungen, die nicht bindenden Vereinbarungen, die Ausnahmen von Verpflichtungen, die nicht eingehaltenen Versprechungen, das ganze Gefeilsche darum, wer die Feuerwehr bezahlen soll, während das Haus schon brennt. Uns jedenfalls war der Nebel ganz recht. Wenn wir irgendwo herumstöberten, würde man das nicht schon von Weitem sehen. Die Gegend rund um den Flughafen ist Industriegebiet. Von West nach Ost, Medicel, Gebrüder Weiß Logistik, Siemens Schweiz, Heli Alpin, Junkers Flugzeugwerke, Nature Square Solutions. Alle durch einen breiten Grünstreifen von der Landebahn getrennt, aber mit Zufahrt zu einer Verbindungsstraße im Flughafengelände drinnen. Die Straße heißt zuerst Rütiweg, dann Reinholdsweg. Irgendwo in dieser Straße tauchte aus dem Nebel eine einsame Telefonzelle auf, von innen schwach beleuchtet. »Um Gottes Willen, was ist das?« Sarah Rebecca Bisanguanesa drückte sich ängstlich an mich. »Geht da ja nicht rein«, flüsterte sie. »Warum denn?« »Ja, was ist, wenn das Ding plötzlich abhebt und zum Mutterschiff fliegt?« Nach 1,8 Kilometer ist die Landebahn zu Ende. Der Reinholdsweg macht eine Rechtskurve, also nach Süden, und trifft auf die Hauptstraße, die auf der südlichen Seite parallel zur Landebahn verläuft. Hier sind zwischen Straße und Landebahn Äcker. Und hier fiel mir auch der Schuppen ins Auge. Was hältst du von dem? Wenn der auf der anderen Seite auch diese Lüftungsluken unter dem Dach hat, sollte er ideal sein, um die Drohnen von hier aus zu steuern. Ja, könnte sein. Nur, wie kommen wir da rein? Der Zaun, der uns vom Schuppen und dem Flughafengelände trennte, war unten aus Maschendraht, oben aus Stacheldraht. Die Zaunpfosten waren oben, wo der Stacheldraht saß, nach außen gebogen. Der Zaun hatte auch ein eisernes Tor. Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen, hing ein Schild dran. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Entlang der Straße war ein Asphaltstreifen als Parkplatz gekennzeichnet. LKWs waren da geparkt, die wahrscheinlich auf irgendeine Zollabfertigung warteten, jedenfalls von ihren Fahrern oder Fahrerinnen verlassen. Auch ein Anhänger ohne Zugfahrzeug stand da und ein Container auf vier dünnen Beinchen, der darauf wartete, dass sich ein Tieflader unter ihn schieben würde. Wir stellten unsere Fahrräder hinter den Anhänger und zogen unsere gelben Regencapes aus. Auf der anderen Seite des Zauns begleitete den Parkplatz eine Reihe großer Bäume, die dicke Äste über den Zaun wachsen ließen. Unter einem dieser Äste stand ein SUV mit Anhänger. »Kommt was?«, fragte Sarah Rebecca Bisanguanesa. Ich sah mich um und schüttelte den Kopf. Soweit die Sicht im Nebel reichte, war nichts zu sehen. Sarah Rebecca Bisanguanesa hüpfte leichtfüßig auf die Motorhaube des SUV, von der Motorhaube aufs Dach, vom Dach des SUV auf das Dach des Anhängers und vom Dach des Anhängers auf den dicken Ast. »Kannst du auch Hauswände hochlaufen?« »Ich trainiere.« »Und wenn jetzt was kommt?« »Dann tue ich so, als ob ich eine Amsel wäre.« »Gibt's hier Amseln im Winter?« »Vielleicht besser eine Meise.« »Schau nicht her, es kommt was.« Ich hätte zu gern gesehen, wie Sarah Rebecca Bisanguanesa die Amsel machte oder die Meise. Zivi, zivi! Als das Auto vorbei war und ich wieder hochschaute, saß sie schon auf dem Dach des Schuppens. Ich sah gerade noch, wie sie die andere Seite hinunterrutschte. Ich pinkelte mal kurz gegen den Zaun und hoffte, dass er nicht elektrisch geladen war. Dabei überlegte ich, wie ich meinerseits ins Gelände kommen sollte, wenn es soweit wäre. Ich bin ganz gut in Tennis und Golf. Ja, ja, Golf. Aber Parcours ist nicht so mein Ding. Nach 5 oder höchstens 7 Minuten fiel mir eine Kastanie auf den Helm oder eine Eichel oder was immer es war. Jedenfalls machte es Dong. Das nächste, was vom Baum herunterkam, war Sarah Rebecca Bisanguanesa. Passt alles. Der Oberstock ist ein Heuboden und aus den Luken sieht man die ganze Landebahn. Und eine Leiter für den Rückzug ist auch da. Die du nicht gebraucht hast, nehme ich an. Natürlich nicht. Aber nach getaner Tat können wir ruhig Spuren hinterlassen. Das ist dann schon egal. Ja, am Tag X werden wir aber doch die Bolzenschneider brauchen. 2 solche wie du, die können über den Zaun huschen, wenn gerade links und rechts kein Auto kommt. Aber mit 20 Leuten und einer Heliumflasche wird das schwierig. Gibt es eigentlich 2 solche wie du? Ich bin einzigartig. Und kannst du allein 2 Drohnen steuern? Habe ich noch nicht probiert. Müsste ich trainieren. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich lieber will, kleben oder fliegen. Du bleibst nicht gern im Hintergrund, hä? Nö. Aber ich kenne ein paar Mädels aus der Parkour-Community, die auch eine Drohne steuern können. Muss mit denen reden. Ich schlug vor, das Loch in den Zaun auf der nördlichen Seite zu schneiden. Zwischen Junkers Flugzeugwerken und Nature Squared Solutions wurde irgendwas gebaut oder sollte etwas gebaut werden oder war etwas abgerissen worden. Auf dem Gelände lagen mehrere Haufen Schutt und Schotter herum, aber es waren keine wertvollen Baumaschinen da, also war nicht anzunehmen, dass die Baustelle besonders bewacht wurde. Mein Vorschlag wurde mit 2 Stimmen und keiner Enthaltung angenommen.